Talkradio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, wir sind ein kleines bisschen zu spät und bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch wieder freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte anrufen 0800 220 5050 oder ganz einfach mailen domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer, der heißt Mahmut. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Ja, 20 Jahre alt, Mahmut. Genau. Ja. Um was geht's denn? Bei mir geht's darum, um meine Familiengeschichte, ne? Ja. Dass ich eine Tochter habe und eine Freundin. Ja, wie alt ist die Tochter? Die wird jetzt in ein Jahr alt. Ah ja. Mhm. Ja, das Problem liegt daran, dass ich mit meinen Eltern, also mein Vater sozusagen, nicht klarkomme. Ja. Der möchte sich so gern, dass ich jetzt mit meiner Freundin zusammen wohnen bleibe. Also du wohnst mit der Freundin schon zusammen? Mit dem genau, ein Jahr ungefähr schon. Ja, und der Vater will nicht, dass du mit deiner Freundin zusammen bleibst? Nee, das will er nicht. Warum? Ja, das sind zwei Gründe. Der erste Grund wäre, dass er möchte, dass ich mit meiner Cousine heirate, aus der Türkei. Cousine, also ihr kommt aus einer, du entstammst einer türkischen Familie? Genau. Ja. Mein Vater ist Türke, meine Mutter ist eine Deutsche. Ach so, ah ja, eine Mischfamilie. Mhm. Genau. Mhm. Und der zweite Grund ist, dass er möchte, dass ich seinen Laden übernehme. Das was? Dass ich seinen Laden übernehme. Ja. Und ja, das möchte ich nicht so gerne, weil ich auf eigene Füße stehen möchte. Was hat er denn für einen Laden? Der hat so einen Imbiss, kneipemäßig. Ach so, und was machst du beruflich? Ich mache eine Ausbildung. Als was? Als Maler und Lackierer. Ach so, das ist dein Ding, macht dir mehr Spaß. Genau. Ja. Mhm. Ja, und das Problem ist daran, dass mein Vater dann, wenn das alles so wäre, wäre es schön gut, aber mein Vater macht dann Terror und lässt sich locker. Wie sieht Mahmut, wie sieht denn der Terror aus, der deinen Vater veranstaltet? Der Terror sieht so aus, dass er immer Druck macht. Wie macht er denn Druck? Ja, der war zum Beispiel vor knapp einem Monat hier, hat dann meine Freundin sozusagen angegriffen. Wie? Tätlich? Ja. Körperlich angegriffen? Ja, Gott sei Dank war die Tür dazwischen. Wir haben eine Tür mit einem Kettenschloss. Ja. Und da hat sie es aufgemacht und der dann, ja, ne, hat dann Terror gemacht, von wegen, dass sie mich dann in Ruhe lassen sollte, das Kind sowieso nicht von mir wäre und also welche Sachen. Und dabei hat er dann durch die Tür sie getreten. Ach so, da war so eine kleine Kette vor der Tür und sie hat die nicht ganz aufgemacht. Und er hat durch den Türschlitz quasi sie getreten. Genau. Das ist ja heftig, das ist ja krass. Das ist wirklich krass. Aber hallo. Aber das Kind ist definitiv von dir. Definitiv, ja klar. Und du liebst deine Freundin und das ist alles in Ordnung. Ja, ja, alles in Ordnung. Ja, ja. Ja, mit den Eltern, da war ja von meiner Freundin, den Eltern, das war ja auch nicht am Anfang so prickelnd. Jetzt mittlerweile komme ich auch mit denen gut klar. Ach so, die Eltern von deiner Freundin sind auch nicht so scharf drauf auf dich quasi. Nee, waren die scharf drauf, von Anfang nicht. Ja. Das waren die auf jeden Fall nicht, die waren alle gegen mich. Aber jetzt sehen die, dass ich dann halt eine Ausbildung mache, mich um meine Freundin und meine Tochter kümmere. Dass du ein ordentlicher Kerl bist? Ja, kann man so sagen. Ja. Aus welchem Land kommt deine Freundin? Ist das eine Deutsche? Nee, das ist eine Polin. Eine Polin, ach so. Genau. Also eine wild gemixte Familie bei euch. Ja, Deutsch, genau. Türkisch, Polnisch. Genau. Sag mal, was sagt denn deine Mutter zu dem ganzen Theater? Ja, die kenne ich nicht. Ach so, die kennst du gar nicht? Die habe ich noch nie kennengelernt. Ach so. Also der Vater ist der Häuptling da bei euch? Genau. Gibt's da noch, hast du noch viele Geschwister? Ich habe eine Großschwester. Ja. Noch. Also leibliche, mein Vater ist mit seiner neuen Frau auch 3 Kinder wieder. Ja. Wie kommt das, nur Zwischenfrage, dass du deine Mutter überhaupt nicht kennst? Ja, mein Vater und meine Mutter haben damals dann uns bekommen, hier in Deutschland, auch in Bielefeld. Und damals wollte dann meine Mutter auch arbeiten gehen. Und dann meinten die dann halt, dann bringen wir die Kinder erstmal für ein Jahr oder so in die Türkei zu den Großeltern. Ja. Zu meinen Großeltern, also für den Eltern von meinem Vater. Ja. Dann, dass die dann auch arbeiten, dass sie das aufbauen, dass wir das zurückholen. Ja. Aber was da jetzt genau war damals, wo die uns dahin gebracht haben, das weiß ich nicht. Dann sind wir, meine Schwester und ich, bis jetzt vor kurzem 2000 da gewesen. Ach so, wie lange bist du denn schon in Deutschland? Jetzt in Deutschland seit 2000. Ach, seit 2000? Genau. Habe ich nicht richtig kapiert gerade. Und du weißt nicht, wo deine Mutter lebt? Ja, so ungefähr in Hamburg. Ach so, und hast auch kein Interesse daran, die kennenzulernen? Ja, gar nicht, eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht mehr. Macht ja keinen Sinn mehr, finde ich. Okay, das ist aber auch nicht das Thema. Das Thema ist der Vater, der dir so auf die Pelle rückt und dir Druck macht, dass du deine Cousine heiraten sollst. Genau. Kennst du die Cousine? Ja, klar. Ja. Ich bin jetzt kein Beruf geworden. Wir haben am Bett geschlafen, früher alle Kids. Ja. Das ist sozusagen wie meine Schwester, ne? Ja, manchmal kennt man ja gar nicht. In weit verzweigten Familien kennen die Cousinen und Cousins sich, aber manchmal gar nicht. Genau. Lebt die Cousine? Lebt die auch in Deutschland oder lebt die in der Türkei? Nein, die lebt in der Türkei. Ja. Aber das ist für dich überhaupt kein Thema. Du willst deine Freundin haben. Auf jeden Fall. Und das ist gar kein Thema, dass du irgendwie da klein beigibst. Nein. Das finde ich überhaupt nicht. Das finde ich schon mal gut. So. Nee. Ich meine, du bist ja schon mal auf einem sehr richtigen Weg, Mahmut. Du wohnst, du stehst zu deiner Freundin, du stehst zu deinem Kind. Fall. So, da finde ich schon mal toll. Da gibt es auch viele andere Fälle, wo das nicht so ist. Dann hast du für dich eine berufliche Entscheidung getroffen. Du wirst Maler und Lackierer werden. Du wirst nicht bei deinem Vater einsteigen. Das ist ein bisschen traurig für ihn, aber das muss er akzeptieren, weil du bist ein eigenständiger Mensch. Und wenn das vor allen Dingen, was ich überhaupt nicht einsehe, ich meine, das, was er uns angetan hat, meiner Schwester und mir, das wäre auch unsere Vorgeschichte, die ist ja auch ganz krass. Ich meine, wo er uns nach Deutschland hingebracht hat, hat er uns ja regelrecht eingesperrt. Mhm. Wir durften ja nicht raus, nicht mit Freunden treffen, gar nichts machen. Ja. Und der hat eigentlich sozusagen meinen Rücken kaputt gemacht damals. Ich habe vor einem Jahr, mit 14 Jahren ungefähr, habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ja, und warum was hat er mit deinem Rücken gemacht? Ja, wir haben damals auch, der hat in diesen Laden halt damals gekauft gehabt. Musst du zu viel arbeiten? Nee, da muss so viel gemacht werden. Mein Vater ist ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja. Wenn er was nicht klappt, lässt er denjenigen aus, der in der Nähe ist. Und das war ich dann halt immer. Ach so, das heißt, er hat dich auch verprügelt. Ja, Und heftig in den Rücken. Ja, klar, aber übelst. So übelst, dass du schon krank geworden bist davon. Genau, da war ich zweimal im Krankenhaus deswegen. Mhm. Weißt du, Mahmut, umso mehr Respekt habe ich vor dir, dass du das geschafft hast, dich da rauszulösen. Du bist ja auf dem besten Wege dazu. Manch einer hätte vor Angst immer dann noch weiter so gemacht, wie der Vater das will. Habe ich auch gemacht, Domian. Am Anfang war es ja auch immer, dass ich dann... Ja, aber jetzt nicht mehr. Du bist... Ja, nee, jetzt auf keinen Fall mehr. Ja, und du bist ja erst 20. Also genau. Kann ich dir von meiner Seite nur aus dich ermutigen und sagen, mach das bloß, zieh das weiter so durch. Und wenn der anfängt, deine Freundin tätlich anzugreifen, dann zeig ihn an, dann ist es nun mal so. Ja, das wollten wir machen, aber meine Freundin meinte, lass erst mal, ne? Okay. Ich wollte auch eigentlich persönlich darüber hingehen, ne? Wollte sagen, was er soll. Ja. Aber am Telefon hat er schon sich so gucken, ich habe erst am Anrufen, hat dann aufgelegt, dachte ich mir, egal, lass es sein. Wenn du den besuchst und mit ihm, geht das noch? Kannst du ihn noch besuchen? Oder ist das nee, ich gehe nicht mal hin. Also, das geht nicht. Dort gehe ich gar nicht mehr hin. Ach so. Da habe ich schon abgeschlossen eigentlich damit. Nur ja, aber was bildet er sich denn ein, dass er dann das doch noch erzwingen kann? Ja, das ist ja, er hat ja nicht anders gelernt, halt, ne? Mhm. Dass dann halt bestens, was nicht mit Reden geht, dann mit Gewalt. Ja. Und hast du zum Wahnsinn treibt, dass ich dann nicht nachgebe. Hast du Angst vor noch mehr Gewalt von seiner Seite aus? Ja, Angst nicht, also von meiner persönlichen Angst nicht, nur ich habe Angst dann halt, dass der irgendwie dann nicht so aufhört mit seinem Terror, ne? Ja. Und dass er keine Ruhe mehr vor denen habe. Und also, ich nicht meinen eigenen Vater irgendwie anzeigen oder irgendwas da irgendwie gerichtlich oder so vorgehen. Pass mal auf, du mit Worten hast du schon alles versucht. Alles. So, das ist abgeschlossen, das Kapitel. Genau. Wenn der jetzt wirklich nochmal irgendwas was Heftiges macht, finde ich das auch moralisch vollkommen in Ordnung, wenn du den anzeigst. Ja, muss ich ja dann. Ne? Das musst du machen. Das musst du machen, um deine Freundin und um auch letztendlich ein Kind zu schützen. Und genau. Er hat ja nun auch genug Dreck am Stecken, was deine Person anbelangt, wie du es gerade geschildert hast, was er genau da mit dir gemacht hat. Also, mach, zieh das weiter so durch, mach es, lass dich nicht einschüchtern und wenn alle Stricke reißen, wird halt angezeigt. So ist es dann halt. Ja, und ich finde gut, was du machst. Ich sag das ganz ehrlich und ganz offen. Dankeschön. Du, ich habe noch ein Problem, aber. Bitte. Und das war mit meiner Schwester, meine leibliche Schwester, die ist ja ein Jahr älter als ich. Und die wurde damals von meinem Vater rausgeschmissen, von zu Hause. Und das heißt, sie ist heute noch bis heute keiner, warum sie rausgeschmissen worden ist. Und sie wohnt jetzt auch in Gelsenkirchen. Ja. Sie hat auch einen Freund gehabt, einen Albaner, der dann sehr oft handgreiflich wurde. Mahmut, ich mache mal einen Vorschlag. Bitte fasse das nicht als unhöflich auf. Wir haben jetzt schon einen großen Block, was dein Thema anbelangt, besprochen. Und ich habe ja nicht so ganz viel Zeit hier live in der Sendung. Ja. Ich würde gerne diesen Bereich, den du jetzt angesprochen hast, das würde ich gerne, dass wir das im Hintergrund mit dir besprechen. Ja, gut. Ja? Dann würde ich dich bitten aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Dann können wir diese Sache auch in Ruhe noch im Hintergrund durchsprechen. Und was deine Person anbelangt, habe ich dir ganz eindeutig meine Einschätzung gesagt. Alles klar. So, dann wünsche ich dir, deiner Familie, deinem Kind, deiner Frau, deiner Freundin von Herzen alles Gute. Alles klar, danke schön. Viel Glück wünsche ich. Tschüss. Wir rufen gleich zurück. Du legst auf. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Jetzt geht es weiter mit Horst und Horst ist 52 Jahre alt. Hallo Horst, was ist dein Thema? Hallo. Wir haben vor einem halben Jahr schon mal telefoniert. Ja. Und zwar war das Thema, wo meine Lebensgefährtin tot umgefallen ist. Ja. Und wo ich ziemlich deprimiert war. Ja. Und dank deiner Sendung hat sich dann eine Frau bei mir gemeldet, der wo genau dasselbe passiert ist wie mir. Nur zwei Stunden später der Mann. Ja. Und die Frau war jetzt einmal bei mir zu Besuch und ich war schon zweimal bei ihr zu Besuch. Ja. Und wir verstehen uns wunderbar. Ja. Nur jeder hängt halt noch an der alten Liebe. Ja. Das ist mir ein bisschen anstrengend, dir zuzuhören, nicht wegen der Sachen, die du sagst, und die Leitung ist so schlecht, dass ich dich fast überhaupt gar nicht richtig verstehe. Also ich verstehe dich schon so grob, aber ich glaube, wir können gar nicht länger weiterreden, dann müssen wir dich nochmal anrufen. Das wird den Zuschauern und Zuhörern genauso gehen. Es ist sehr anstrengend. Das blubbt immer so weg und irgendwie kriegt man gar nicht so eine klare Linie rein. Ja, da stimmt irgendwas nicht mit der Leitung. Dann würde ich mal sagen, dass du auflegst und meine Kollegen rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Ja? Dann sagen wir mal einfach bis gleich, lieber Horst. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier was ausprobieren. So, dann geht es weiter jetzt mit der Melanie. Und Melanie ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Melanie. Ja. Melanie, was geht's bei dir? Also, es geht darum, ich bin schwanger. Auch schon wieder so eine schlechte Leitung. Was ist denn hier los, Mensch? Du bist schwanger. Wir versuchen es mal. Ja, also ich bin schwanger in der 8. Woche jetzt. Ich weiß es seit 3 Wochen. Ja. Also meine Tage sind ausgeblieben. Da habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht. Erstmal gar nicht. Und dann später bin ich halt dann zum Frauenarzt gegangen und wollte mir eigentlich auch die Pille verschreiben lassen, weil die eben aufgebraucht war. Ja. Und da hat die Frauenärztin mir dann gesagt, dass ich diese eigentlich gar nicht mehr bräuchte. Weil du schon schwanger bist. Das war für mich erstmal in dem Moment ein sehr großer Schock. Das heißt, du hattest jetzt, das habe ich gerade nicht ganz kapiert wegen der Störung, ja, hattest du die Einnahme der Pille unterbrochen? Nein, nee. Ich war feiern mit meinem damals, also ich bin auch nicht mehr mit dem Kind halt zusammen seit 5 Tagen. Ja. Wir waren feiern und ein bisschen zu viel getrunken gehabt, habe mich übergeben gehabt. In der Nacht kam es dann halt zum Sex und auf weitere Verhütung dann in dem Moment. Bitte? Ohne? Ich habe Sie verstanden. Auf weitere Verhütung dann halt in dem Moment verzichtet gehabt. Ja. Und hat es auch nicht die Pille genommen? Nein, also ich hatte mich übergeben in der Nacht und dann dadurch hat dann wahrscheinlich die Wirkung ausgesetzt. Ja, ist das so? Wenn man sich übergibt, setzt die, ja, also die Wirkung der Pille aus? Ist, wenn man sich übergibt, dann sollte man eigentlich besser keinen ungeschützten Sex haben. Aha. Ja. Ja. Und jetzt, also ich wohne ja noch zu Hause. Mhm. Seit 5 Tagen ungefähr hatte ich jetzt, also vor 5 Tagen hat sich mein Freund offiziell von mir getrennt gehabt. Das war ein Marokkaner. Und ja. Er war halt strikt oder ist immer noch strikt gegen dieses Kind, weil er halt meint wegen seiner Familie und sowas alles. Aber hast du nicht gerade gesagt, du lebst mit ihm seit 5 Tagen zusammen? Nein, seit 5 Tagen sind wir offiziell getrennt. Ach so, also ihr seid getrennt seit 5 Tagen von dem Kindsvater. Genau. Ist das denn, wie lange warst du denn mit diesem Freund zusammen? 3,5 Jahre. Ach doch, so lange. Mhm. So lange. Das heißt, ihr kennt euch gut und es war schon eine intensive Beziehung. Ist ich hätte auch nicht gedacht, dass er so stark darauf reagiert. Also das ist ja auch schon wieder so ein heftiger Fall. Jetzt bist du schwanger und er rennt weg. Genau, lässt mich sitzen. Super. Ja. Tolle Jungs sind das. Also ich sage einmal, wenn man so einen Fehler macht, dann sollte man auch dazu stehen. Macht er dir Vorwürfe, dass du ihm das nicht richtig gesagt hast mit dem Übergeben und... Nein, das nicht. Wusste er das auch? Wusstet ihr beide, dass das dann riskant ist? Ja, ich habe ihm gesagt, also warum er mir jetzt warum er sich so darüber aufregt, warum er so strikt dagegen ist. Er wusste ganz genau, dass es jederzeit dazu kommen kann, wenn sowas passiert. Ja, wusste er das? Übergibt. Ja. Und das gibt er auch zu, dass er das wusste. Mhm. Ja. So, und was antwortet er, warum er dann jetzt so strikt reagiert? Weil er Angst vor der Reaktion seiner Familie hat. Ausschließlich das. Mhm. Wusste denn die Familie, dass ihr beiden zusammen seid? Das schon, ja. Also aber seine Familie war jetzt auch nicht so begeistert davon. Also in all den, ich meine, das sind 3 Jahre. Wie alt ist er? 23. 23, 3 Jahre. Warst du denn mal bei seiner Familie zu Besuch? Mhm, das schon, aber seine Familie hat mich mehr oder weniger verachtet. Mhm. Lebt die Familie, die marokkanische Familie, hier in Deutschland? Mhm, ja. Und die Familie hat dich verachtet, weil du eine Deutsche bist? Genau, sie wollten halt für seinen Sohn lieber eine Marokkanerin. Das heißt, dann stelle ich mir vor, dass die Besuche bei denen zu Hause nicht so dolle für dich waren. Nein, ich war auch relativ selten dort. Genau, warum hat man keine Lust hinzugehen? Gemocht, ne? Wird, ja, genau. Ja. Das ist schlimm, ne? Das ist Rassismus von der anderen Seite, ne? Vor allem nach so langer Zeit. Ich hätte natürlich gerne mehr Zeit auch mit seiner Familie verbracht, um die auch einfach mal näher kennenzulernen. Natürlich. Und da war keiner in der Familie, der auf deiner Seite stand? Mit deiner Schwester, mit der habe ich mich gut verstanden. Ah ja, und die Mutter auch nicht? Nicht so. Ja. So. Und das war wahrscheinlich der I-Punkt auf die ganze Geschichte, jetzt, dass du noch schwanger bist? Genau. Und dann verlässt er dich? Ja. Was denkst du jetzt zu tun? Also ich möchte natürlich auch erstmal meinen Eltern erzählen, aber weiß es halt auch nicht, wie ich das machen soll, weil ich hoffe natürlich, dass die mich unterstützen. Weil, also ich bin strikt gegen Abtreibung, ich möchte dieses Kind auch eigentlich behalten. Mhm. Was machst du denn zurzeit, Melanie? Bist du noch Schülerin? Nee, zurzeit nicht. Ich wollte eigentlich meinen Realschulabschluss jetzt im Sommer nachholen. Ja. Werde ja dann auch halt erstmal die Schule machen, so weit wie ich es kann. Ja. Ich verpasse dann ja direkt am Anfang noch nicht so viel. Verstehe. Also du wohnst dann bei deinen Eltern noch? Genau. Und ich hoffe auch, dass meine Eltern mich so weit unterstützen, dass ich die Schule dann... Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Seitdem meine Mama geheiratet hat, mittelmäßig. Achso, da gibt es so einen, in Anführungszeichen, Stiefvater in der Familie. Genau. Mhm. Hast du noch Geschwister? Ja, also ich habe Stiefgeschwister von meinem Mutters Mann eben, hat er noch 3 Kinder mit in die Ehe gebracht. Und ihr wohnt alle zusammen? Nee, die wohnen bei der Mutter. Ach so, also ihr wohnt ich zu dritt. Ich habe noch eine Schwester von meiner Mama halt hergesehen. Ach so, ah ja. Mhm. So, das heißt, deine Mutter ist schon deine wenn die erste Bezugsperson. Genau, ja. Und mit dem Mann kommst du nicht so ganz gut klar, mit dem Neuen. Es geht. Mhm. Ja, gut, das musst du natürlich jetzt schnell und schleunigst machen. Du musst mit deiner Mutter reden, das ist ganz wichtig. Was ich sehr bestürzend finde, ist das Verhalten von deinem Freund, der nun auch kein Jugendlicher mehr ist, sondern ein erwachsener junger Mann von 23. Genau, ich denke, da könnte man ruhig schon mal Verantwortung übernehmen. Allerdings. Und es ist kein One-Night-Stand gewesen. Ihr habt eine dreijährige Beziehung. Das ist in dem Alter, in dem ihr seid, sehr lange. Verdammt lang. Ja. Und dann läuft er weg. Ist das jetzt schon so endgültig oder hast du die Hoffnung, dass er sich vielleicht auch noch eines anderen besinnt? Also ich sag mal so, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir stehen auch noch im Kontakt. Zwar jetzt nicht so einen super guten Kontakt, weil er halt der Meinung ist, dass es da nichts mehr zu reden gibt. Hat er dich in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt, nach dem Motto, wenn du abtreibst, dann bleiben wir zusammen? Er hat halt solche Andeutungen gemacht, dass es dann halt eine größere Chance für uns beide gäbe. Das ist heftig, ne? Mhm. Das finde ich total heftig. Das provoziert mich auch immer sehr. Auf eine Art denke ich mir aber auch, was für ein Arschloch, wenn ich jetzt mal so ausdrücke, weil wenn jemand schon nicht dazu stehen kann für die Dinge, die er tut, und so etwas von mir verlangt, dass ich ein Lebewesen halt gar nicht die Chance gebe. Weißt du, Melanie, ich bin sehr beruhigt, dass du das so siehst. Du bist ja zornig, das merke ich ja, enttäuscht und zornig. Ja. Es hätte ja sein können, dass du einfach nur traurig bist und irgendwie sagst, ja, ich liebe den noch nach wie vor und ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber du bist zornig, das finde ich gut. Da hast du auch allen Grund zu. Klar, ich habe natürlich noch die Gefühle und alles. Ja, die bleiben ja auch natürlich da. Aber letztendlich ist ja das Entscheidende, wie er sich zum Schluss verhalten hat in eurer Beziehung, nicht wie nett er vorher war, sondern da zeigt sich jetzt der wahre Charakter. Ja. Und wenn er einen Arsch in der Hose hätte, dann würde er sagen, okay, das ist in meiner Familie schwierig, aber ich ziehe das jetzt mit meiner Freundin durch und ich stehe dazu. Und das, und das tut er nicht. Ja, also Melanie, du musst mit deiner Mutter sprechen. Sicher wäre auch eine Beratungsstelle ganz gut, wenn du zu Pro Familia oder zu einer anderen Beratungsstelle mal gehen würdest und einfach mal deine Situation mit den Leuten besprichst. Ja, ich hatte ja, als der Frauenarzt mir gesagt hatte, dass ich halt schwanger bin, habe ich auch sofort ein Beratungsgespräch bekommen und sowas, weil man halt ja erst dieses Gespräch führen muss. Ah ja, genau. Vor allem, wenn man noch jünger ist, ob man dieses Kind haben möchte, was für Möglichkeiten besteht, wenn man es nicht haben möchte und sowas. Und ich bin mir eigentlich von vornherein ziemlich sicher schon gewesen, dass ich dieses Kind bekommen möchte, egal was passiert. Hast du eigentlich Angst vor ihm, dass er irgendwie gewalttätig wird, wenn er erfährt, dass du das Kind haben willst? Nein. Nein, das nicht. Also er weiß, dass ich dieses Kind haben möchte und ich habe ihm gesagt, entweder du akzeptierst das und stehst dazu oder dann muss ich eben gucken, dass ich es alleine schaffe. Mhm. Dann würde er dich auch in Ruhe lassen. Mich unterstützen. Ja. Und er hat gesagt, solange er auf ihn nicht drauf zukommt, ist ihm das dann egal. Das heißt, der Bursche wird sich dann wahrscheinlich gar nicht mehr melden bei dir, wenn du jetzt, das ist jetzt alles gesagt, ne? Höchstwahrscheinlich, ja. Mhm. Bitter, ne? Ja, sehr schon. Bitter. Bitter, schwierig. Andererseits kannst du dich ja vielleicht auch trotz aller Schwierigkeiten dann freuen auf das Kind. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Das ist so eine komische Gefühlsmixtur im Moment bei dir, glaube ich. Klar, im Moment ist es so frisch, dass du da noch eher ein bisschen unter Schock stehst. Mhm. Ja, das ist ja auch ein Schock, vor allen Dingen das Verhalten deines Freundes. Melanie, also ich finde gut, dass du das so siehst und dass du da auch zornig bist und nicht ihm zu sehr nachjammerst. Das wäre nicht richtig. Sprich mit deiner Mutter, das ist wiederum wichtig. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn du schon, brauchst du von uns noch Adressen vielleicht? Irgendwas? Nein, ich denke wohl eher nicht. Dann, wie ich gerade gehört habe, bist du da ganz gut versorgt schon, ne? Ja, genau. So, dann wünsche ich dir alles Gute. Dankeschön. Und und dann natürlich, dass die ganze Schwangerschaft gut verläuft. Danke, ich wünsche noch eine schöne Nachtschicht. Alles Liebe. Tschüss, Melanie. Ciao. Oh, hier geht die Tür auf. Und was kommt herein? Meine nette Kollegin Katrin Pausen. Und bringt mir das Thema, was wir morgen, und reicht mir ein Zettel hier rein, was wir morgen für ein Thema machen. Ich, Depp, habe nämlich den Zettel draußen liegen lassen. Also, morgen haben wir ein Thema, wie immer neuerdings mittwochs. Und das Thema heißt, das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Und folglich möchte ich sehr gerne mit Männern sprechen, die zum Beispiel eine gewalttätige Frau haben, eine herrische, eine extrem eifersüchtige, oder deren Frau sich vielleicht auch völlig gehen lässt. Also, Männer, morgen rede ich nur mit euch, nur mit den Männern. Das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Das ist das Thema. Das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Wer von euch Männern sagt das? Oder hat das vielleicht mal gesagt und ihr habt euch von der Frau getrennt, weil es einfach nicht mehr ging und ihr die Faxen dicker hattet und es nicht mehr ausgehalten habt? Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer anrufen zu dem Thema oder natürlich auch rund um die Uhr mailen. Oder natürlich auch während der Sendung. So, heute weiterhin freie Themennacht und jetzt machen wir den zweiten Versuch mit Horst 52. Horst, jetzt versuchen wir es nochmal. Hallo. Hallo. Hallo Jürgen. Ja, jetzt ist es doch gleich besser. Verstehst du mich jetzt? Ja, jetzt ist es viel schöner. Du bist kein Depp. Du bist vielleicht vergesslich. Ja, natürlich. Depp. Also wir beide haben schon vor einer Weile miteinander gesprochen. Ja. Der Grund war der plötzliche Tod deiner geliebten Ehefrau. Meiner Lebensgefährtin. Deiner Lebensgefährtin, ja. Ja. Und da habe ich ja mit dir darüber gesprochen und daraufhin habe ich auch einige Resonanzen gehabt. Ja. Und Leute, die sich bei uns gemeldet hatten und mit dir Kontakt haben wollten. Genau. Ja. Und daraus hat sich jetzt eine Freundschaft mit einer Frau entwickelt, der wo genau dasselbe passiert ist wie mir. Ja. Nochmal vielleicht zur Information für die Zuschauer, die sich nicht mehr daran erinnern können. Sagst du nochmal ganz kurz, wann und unter welchen Umständen deine Frau gestorben ist? Ja, meine Frau ist am 15. August gestorben, also meine Lebensgefährtin. Und zwar war sie da an so einem Damenkegelfeier. Mhm. Und ich war bei ihr in der Wohnung. Und sie wollte um 23 Uhr zu Hause sein und um 23.30 Uhr habe ich dann einen Anruf bekommen, dass sie verstorben ist. Genau, sie ist quasi während des Kegelns oder kurz danach gestorben. Während der Kegelfeier ist sie. Genau. Sie wollte aufstehen, wollte heimfahren und hat nur gesagt, ich muss heimfahren, daheim wartet noch jemand auf mich, ja. Ist aufgestanden, umgefallen und war tot. So, und das war natürlich ein unfassbarer Schock für dich, weil niemand damit gerechnet hatte. Nee. Und ihr auch eine sehr, wenn ich mich recht erinnere, auch eine sehr gute und innige Beziehung hattet miteinander. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe nie so, auch wenn wir uns erst 2,5 Jahre gekannt haben. Mhm. Aber sie war geschieden, ich bin geschieden. Ja. Aber wir haben so eine innige Beziehung aufgebaut gehabt. Und das war immer so super, so schön. Ne? Ich weiß, dass als wir miteinander gesprochen haben, das sehr traurig war. Und bitte? Ich weiß, dass als wir beide miteinander gesprochen haben, dass das sehr traurig war, deine Geschichte zu hören. So, jetzt hat sich jemand gemeldet, eine Frau. Der ist dasselbe oder etwas Ähnliches passiert. Was ist was ist dieser Frau passiert? Diese Frau ist passiert, die sind Camper und ihr Mann oder ihr Lebensgefährte war auch nicht ihr Mann. Ihr Mann war schon gestorben, sondern ihr Lebensgefährte. Ja. Der ist auch raus aus dem Campingwagen und hat gesagt, er raucht noch eine Zigarette. Und nach einer Stunde war er noch nicht zurück. Und hat sie sich gedacht, ja, vielleicht ist er noch bei so Campingnachbarn oder so. Ja. Und nach anderthalb Stunden ist er doch raus und hat sie gesehen, dass er war direkt vorm Wohnwagen auch tot gelegen. Er ist zusammengebrochen und war tot. Ja, genau dasselbe, nur 2 Stunden später. Ach, genau 2 Stunden später, zu der Zeit, als deine Frau, deine Lebensgefährtin, verstarb. Genau. So habt ihr das dann rekonstruiert, also am gleichen Tag gestorben. Ja, genau. Nee, nicht am gleichen Tag. Meine ist es war ja Samstag. Meine ist am Samstag gestorben, um 23 Uhr circa. Ja. Und ihr Mann ist so um 1.30 Uhr gestorben. Ja, genau, aber so fast dann kurzer Unterschied. Ja, gut. Und daraufhin hat sie sich ja bei euch gemeldet. Genau. Und jetzt seid ihr beiden in Kontakt. Und jetzt war sie mit in Kontakt. Ne? Und wie ist der Kontakt? Ja, sie war jetzt einmal bei mir zu Besuch, ich war zweimal bei ihr zu Besuch. Mhm. Und wir haben uns unheimlich gern. Aber das Problem ist, dass wir unsere Lebenspartner, das ist ja eigentlich verständlich, wenn man jemanden wirklich liebt, den kann man nicht innerhalb von 6 Monaten Ne? Die sind eigentlich immer dabei, ne? Eure Lebenspartner. Die sind eigentlich immer dabei, ja. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Wenn ich bei ihr bin, dann zeigt sie mir Bilder und stellt laut die Lichter auf bei ihrem Bild. Und wenn sie bei mir ist, habe ich von ihr die Bilder da, gell? Aber hast du denn, wir haben trotzdem so ein entspanntes Verhältnis. Ja. Du bist auch keineswegs irgendwie eifersüchtig auf ihren verstorbenen Partner? Nee, auf gar keinen Fall. Und gar keinen Fall. Im Gegenteil, mir tut es leid um den Partner. Ja. Und so umgekehrt ist es dann ganz genauso? Nehme ich an, ja. Ja, also, ist das bisher so eine Freundschaft oder seid ihr euch auch schon etwas näher gekommen? Sexuell sind wir uns noch nicht näher gekommen. Nee. Wir haben zwar schon gekuschelt, ja. aber mehr geht leider momentan noch ist ja auch, nicht. Muss ja auch gar nicht sein. Hast du oder habt ihr, so meine ich es gerade rausgehört zu haben, ein wenig ein schlechtes Gewissen? Ich schon. Du schon? Und sie auch? Ich glaube, sie auch, ja. Ja. Sprecht ihr auch über dieses schlechte Gewissen? Doch. Also, weil ich, sie weiß auch, dass ich Angelika halt unheimlich geliebt habe. Ich weiß, dass sie ihren Hans-Peter unheimlich geliebt hat. Ja? Und da kommt aber keine Eifersucht auf. Weißt du, Horst, ich finde, dass ihr beide überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben müsst. Doch. Nein, finde ich nicht. Ich finde, das ist erstmal ein großes Glück in dem großen Unglück, was ihr voriges Jahr beide erlitten habt, dass ihr euch jetzt gefunden habt. Das ist ja erstmal eine Freundschaft. Es ist ja auch eine gemeinsame Trauerbewältigung, weil ihr beide genau dasselbe erlebt habt. Ihr wisst genau, von was ihr sprecht, wenn ihr euch unterhaltet miteinander. Und das ist doch erstmal eine wunderbare Fügung, weil was wäre die Alternative? Die Alternative wäre tiefe Dunkelheit und Trauer und Depression. Sie hat zum Beispiel auch zu mir gesagt, sie ist normal eine, die wo ziemlich früh schlafen geht. Gell? Aber genau ich habe dich an einem Mittwoch angerufen, und genau an dem Tag hat sie nicht schlafen können und da hat sie Domian angeschaut. Ist das doch vielleicht eine kleine Fügung gewesen? Dass und dadurch hat sie sich dann mit eurer Redaktion in Verbindung gesetzt. Ja. Und so kam es dann. Und hat ihre Telefonnummer preisgegeben. Genau, so geht das dann. Und dadurch sind wir in Kontakt gekommen. Deine verstorbene Lebensgefährtin hieß Angelika, sagst du? Meine, ja. Ich kannte Angelika nicht, aber so liebevoll, wie du von ihr sprichst, und ich höre das irgendwie so raus, könnte ich Stein und Bein schwören, dass Angelika schmunzelnd auf einer Wolke sitzt und denkt, das ist ein großes Glück, dass der Horst jetzt da so eine nette Frau gefunden hat. Ich könnte fast schwören, Horst. Ja? Ja, wirklich. Ich weiß nicht. Doch, doch. Ja, es ist keine Schande, es ist keine Sünde, es ist genau richtig, was du da machst. Wenn du diese Frau schätzt und magst, diese neue Frau, mindert das ja deine große Liebe überhaupt nicht, die du zu Angelika hattest. Und umgekehrt auch nicht die Liebe von der Frau zu ihrem Mann. Das sind ja zwei verschiedene Welten. Ja, aber ich denke mir halt oft denke ich mir, Angelika ist jetzt so alleine. Hört sich blöd an. Wissen wir ja nicht, was da so los ist. Das wissen wir ja nicht. Hört sich blöd an, aber so ist es recht. Vielleicht machen die sich das da oben ja auch ganz nett, wissen wir ja nicht. Ja, hoffentlich. Ja. Also Horst, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ich freue mich auch immer, wenn wir mit unserer kleinen Sendung hier so schöne und gute Sachen arrangieren können. Das ist eine gute Rückmeldung. Das war echt Das Einzige, was mir jetzt eigentlich noch fehlt, ist Arbeit. Ja. Was bist denn du vom Beruf eigentlich? Also in letzter Zeit habe ich Gabelstaplerfahrer gemacht. Mhm. Und von gelernter Beruf ist Koch. Also, ah ja. Mhm. Und wenn da irgendwer, wenn ich das sagen darf, aus der Gegend Euskirchen da ist, der wo jemand sucht, wenn ich das, so, wenn ich das sagen darf. Darfst du mal sagen. Du bist mal wieder eine Ausnahme, die ich gestatte, sonst mache ich das ja nicht so gern. Ich weiß es. Na, dann wir haben das registriert. Würd ich mich echt freuen, wenn ihr das weiterleiten würdet. Ja, natürlich würden wir es weiterleiten, das ist selbstverständlich. Ja, was für eine Frage. Ich bin wirklich dir dankbar, dass ich so eine nette Frau kennengelernt habe. So, ich freue mich oder wir freuen uns sehr für euch beide. Na, du bestellst der Dame recht schöne Grüße von mir. Isolde. Ja. Der Isolde recht herzliche Grüße von mir. Ich wünsche euch Gutes und Glück euch beiden. Darf ich um eine Autogrammkarte? Das darfst du auch. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Und da schreibst du bitte drauf für Isolde und Thor. Das mache ich sofort gleich nach der Sendung, versprochen. Ehrlich? Ja, natürlich. Aber du musst jetzt auflegen, da rufen wir dich nochmal an wegen der genauen Anschrift. Alles klar. So, lieber Horst, alles Gute wünsche ich. Danke, du bist ein ganz netter Kerl. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, und nochmal an dieser Stelle unser Hinweis auf morgen. Morgen ist der Themennacht. Morgen heißt das Thema, das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Ich möchte morgen nur mit Männern reden, mit Männern, die zum Beispiel eine gewalttätige Frau haben, die eine herrschsüchtige Frau haben, die eine extrem eifersüchtige Frau haben oder vielleicht auch eine Frau haben, die sich absolut gehen lässt und ihr das nicht mehr ertragen könnt. Gerne vielleicht auch mit Männern, die eine solche Frau verlassen haben, die es einfach nicht mehr ausgehalten haben, vielleicht auch viele Jahre mit ihr zusammen waren und dann irgendwann gesagt haben, nein, Schluss aus, ich verlasse sie. Das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Unser Thema morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 beginnt die Sendung und ihr könnt natürlich immer mailen rund um die Uhr. Soraya, 25, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Soraya. Was ist dein Thema? Ja, mein Freund, der sitzt im Gefängnis und ich habe mich halt in einen anderen Mann verliebt. Du hast dich in einen anderen Mann verliebt? Ja. Und wie lange sitzt dein Freund schon im Gefängnis? Fast zwei Jahre. Und wie lange muss er noch? Noch mindestens 2. Was hat er denn angestellt? Raubüberfall. Schlimme Sache. Mhm. 4 Jahre? Mhm. Erste Mal straffällig geworden? Ja. Was war denn das für ein Raubüberfall? Bank. Bank ausgeraubt? Ein Schalter ausgeraubt? Ja, aber nicht alleine, mit Freunden. Ja. Und hat man ihn gleich gefasst oder später? Einen Tag später. Ich wusste davon nichts und dann standen die vor der Tür. Zu der Zeit wart ihr schon zusammen? Ja, klar. Mhm. Das muss doch für dich der absolute Schock gewesen sein, oder? Ja, ich war total geschockt. Ne? Hatte er sich vorher so nicht zu Schulden kommen lassen? Nee, vorher war er eben halt ganz normal. Ja. Hat er eine Arbeit vorher? Ja, der hatte Arbeit. Der hat sie jetzt natürlich verloren, ne? Natürlich. Wie viel Geld hat er denn da geraubt? Das weiß ich nicht, wie viel. Weißt du? Redet er auch nicht drüber. Hat man das Geld dann gefunden? Also es muss schon eine Menge gewesen sein. Ja klar, also das Geld wurde gefunden beim Freund von ihm. Und du weißt nicht, wie viel Geld er geraubt hat? Nein. Da haben wir nicht drüber gesprochen. Und das wurde auch nicht erwähnt in der Zeitung oder während der Gerichtsverhandlung oder so? Nein, wurde nichts erwähnt von wie viel. Mhm. Das war auf jeden Fall schrecklich. Ja, so. Jetzt sitzt er im Knast und ich vermute mal, dass du ihn ab und zu besuchst im Knast und ihm auch schreibst. Ja. Ja, wie oft besuchst du ihn? Also eigentlich besuche ich ihn regelmäßig, nur in letzter Zeit habe ich ihn nicht mehr so oft besucht. Mhm. Was heißt denn regelmäßig? Hieß das so einmal im Monat? Oder ja, einmal im Monat. Und wie lange konntest du ihn dann sehen? Eine Stunde. Alleine in einem Raum oder in so einem Gemeinschaftsraum? Nee, Alleine mit so einem Beamten. Mit einem Beamten. Mhm. So, jetzt hast du dich neu verliebt. Ja. Erzähl mal. Also es war so, ich habe ihn durch einen Chat kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir erstmal nur geschrieben und so. Mhm. Und dann haben wir uns halt getroffen. Ein paar Mal, ja. Und dann haben wir uns eben halt verliebt. Nun hat's gefunkt. Genau. Ja. Bye-bye. Wie lange bist du denn insgesamt mit deinem Mann, der im Gefängnis sitzt? Jahre. Schon? 5 Jahre schon. Wie war die Beziehung denn, bevor er in den Knast gegangen ist? Eigentlich okay. Okay, klingt ja auch nicht so dolle. Also doch, die war gut. Gut. Und die hat dich das gut. Dann, hat diese Tat, dieses Verbrechen, was er ausgeübt hat, schon irgendwie so geschockt, dass du auf Distanz zu ihm gegangen bist, irgendwie? Ja. Ja? Mhm. Hast du vielleicht am Anfang gar nicht so gemerkt, aber so war es vielleicht? Ja, also am Anfang habe ich zwar schon gewartet, ich halt immer zu dir und ich werde auch warten und so. Und ja. Wenn ihr beiden euch trefft oder getroffen habt, so oft im Knast, und ihr miteinander gesprochen habt, da fragt man doch, da hast du ihn doch bestimmt gefragt, warum machst du das? Hast du das getan? Habe ich, aber ich habe nie eine Antwort darauf gekriegt. Also er sagte nur, er hätte es aus Liebe getan. Aber aus Liebe? Ich habe gesagt, weil wir hatten halt Geldprobleme und so. Und ich habe zu ihm gesagt, das macht man halt nicht aus Liebe. Ne? Mhm. Wenn er mich geliebt hätte, hätte er es nicht gemacht. Bereut er denn heute seine Tat? Ja, er bereut es. Er sagte schon, wenn er vorher überlegt hätte, dann wären wir jetzt zusammen und hätten das Ganze jetzt nicht Uns. Ja. Hattet ihr Schulden damals? Ja, damals hatten wir Schulden. Wie viele Schulden hattet ihr? Das waren 10.000 bis 15.000, weil er hatte Kredite aufgenommen. Ja. Und was ist heute? Was ist aus diesen Schulden geworden? Ja, die liefen auf ihn, seinen Namen. Den hat er natürlich noch weiter. Ach so, damit beschäftigt er sich dann, wenn er rauskommt. Ja, genau. So, das ist jetzt der Klassiker. Der Freund sitzt im Knast und die Freundin hat sich neu verliebt. Ja. Er weiß das noch nicht? Nein. Nee. Ist denn dieses Neuverliebtsein schon so intensiv, dass du es durchaus ernst nimmst? Ja. Ich habe auch vor, ihm das zu sagen und mich endgültig zu trennen. Also die Liebe zu deinem Mann im Knast ist eigentlich erloschen. Ja, also sage ich mal so, es ist noch was da, aber nicht so, ne? Ja. Wie es sein sollte. Ja. Keinesfalls so, dass du auf einen anderen Mann jetzt verzichten würdest und sagst, ich warte auf ihn. Nein. So stark nicht. Ja. Das ist natürlich immer starker Tobak, wenn man im Knast sitzt und das erfährt, dass die Freundin... Ja, und er hat auch immer geschrieben oder schreibt immer, dass er halt, dass ich eben sein Leben bin, dass er ohne mich nicht mehr leben will, dass er es nur alles schafft, weil ich jetzt noch zu ihm halte und dass er sich was antut, wenn ich nicht mehr für ihn da wäre. Weißt du, Soraya, das finde ich jetzt schon wieder gemein. Er hat die Scheiße gebaut. Er ist verantwortlich für das, dass er da im Knast sitzt. Da darf man keinen anderen Menschen, keine Frau so unter Druck setzen. Es ist ja eine Art der Erpressung. Nach dem Motto, wenn du nicht bei mir bleibst, dann bringe ich mich um. Das finde ich schlimm und das ist auch ein übler Charakterzug. Alles Verständnis für Jungs, die im Knast sind und denen die Frau wegläuft, dass das die Hölle ist. Müssen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn es denn so ist, dann muss man da auch durch. Und ich finde, dass man sich auch als Frau jetzt in deinem Fall nicht davon erpressen lassen darf, dass der sagt, ich nehme mir das Leben. Informier den Gefängnispsychologen oder wer immer dafür zuständig ist, dass er sowas geäußert hat, dass die vielleicht ein besonderes Auge auf ihn haben. Aber ich finde auch schon, dass du ihn informieren solltest, also ihn, deinen Freund, dass du Schluss machen möchtest. Denn ihn in der Illusion zu halten, dass ihr noch zusammen seid, noch 2 Jahre. Er hat schon gemerkt, dass dass ich anders geworden genau, bin. Genau, habe ich gerade schon gedacht, wenn du schon gar nicht mehr so oft dahin gehst, dann wird er das schon kapiert haben. Er hat auch gemerkt, dass ich so auf Distanz gehe. Ja. Also ist er schon vorgewarnt. Dass ich nicht mehr so oft schreibe, wie ich es sonst getan habe. Genau. Das heißt, das ist nicht so ein ganz harter Schlag. Irgendwie denkt er in der Richtung und ist vorgewarnt, wie gesagt. Mhm. Ja, dann musst du es ihm jetzt bald sagen. Vielleicht wäre es korrekt, wenn du es ihm wirklich ins Gesicht sagst und nicht schreibst, sondern wenn du hinfährst und es ihm sagst. Das ist dann für dich auch nochmal ein schwerer Gang, aber da musst du dann auch durch. Ja, klar. Also ich habe halt nur Angst, dass er sich da drin dann was antut. Ne? Also ich würde, wie gesagt, die Leute im Gefängnis informieren über die Sorge. Mach das auf jeden Fall, dann, damit du dir keine Vorwürfe machst. Es gibt einen Gefängnisfahrer, es gibt Gefängnispsychologen und so weiter. Ja, weiß ich. Ne, dass die das zumindest wissen. Das ist offiziell, dass du gesagt hast, hier passt auf, das könnte ja so problematisch für ihn werden. Mhm. Und dann kannst du nicht mehr tun. Das Leben ist hart. Aber das nochmal, dass er in der Situation ist, die hat er sich selbst eingebrockt. Ja. Ne? Also das ist nun mal so. Da muss er dann halt durch. Wie alt ist er? 30. Hat er was gelernt? Ja, der hat, Fräser da gelernt. Ja. Meinst du, er kommt wieder in seinen Beruf rein? Das weiß ich nicht. Also er hat da drin auch Arbeit, die gleiche, die er draußen hat. Ach so. Mhm. Also er ist schon da drin beschäftigt und so. Wo er in U-Haft war, war es halt langweilig für ihn, weil da durfte er nicht arbeiten. Ja. Und jetzt hat er eben seine Arbeit und... Mhm. Dein neuer Freund, der weiß aber um die Situation, ne? Ja, der weiß alles. Der weiß alles. Der weiß alles, also... So, Soraya, dann musst du jetzt handeln. Dann musst du ihn informieren und das Gefängnis informieren. Ja, das werde ich wohl müssen. Das ist nun mal schwer, aber... Wahrscheinlich fällt dir dann auch erstmal ein Stein vom Herzen, wenn du es erstmal geregelt hast. Mhm. Natürlich denkt man daran, ne? Ja, das Problem ist auch, ich bin die einzigste Bezugsperson für ihn. Mhm. Weil die Freunde haben sich alle abgewendet von ihm. Ja. Ja, da ist die Frage, ob er das würde wollen und ob du das würdest wollen, nur auf so einer freundschaftlichen Basis. Also ich möchte mit meinen Neuen auf jeden Fall zusammen sein. Ja. Definitiv. Und könntest du dir vorstellen, noch so Briefkontakt zu ihm zu halten im Gefängnis? Ich glaube, das wird ihm zu sehr wehtun. Mhm. Vielleicht hast du recht. Wenn denn... Das entweder... Voll. Ganz. Genau, schlimm. Ja, genau. Sonst macht er sich wieder Hoffnungen und interpretiert jeden Satz, den du schreibst, in der Richtung. Ja, du hast recht. Ja. So, Ja. Jetzt musst du handeln und ich wünsche dir ein gutes Händchen dabei. Danke. Und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Soraya. So hieß doch auch mal. Die erste Frau vom Schah von Persien, ne? Ja, Soraya. Und die kam irgendwie aus Köln oder aus der Nähe von Köln. Zumindest wohnte ihr Bruder bis vor kurzem in Köln. Der ist aber tot. Sarah, 26. Guten Morgen, Sarah. Hi, Domian. Hi, Sarah. Hi. Eine klare Leitung. Ich finde immer so gut, wenn die Leitungen klar sind. Ja, ich habe keinen Fernseher hier mal sitzen, von daher. Ja, das liegt auch manchmal an diesem... Aber manchmal knarrt das am Telefon, aber ich hoffe heute nicht. Jetzt ist alles gut. Um was geht's denn? Also, es geht darum, dass ich leider, obwohl ich 26 bin, noch nie einen Orgasmus hatte. Mhm. Und dadurch halt wahrscheinlich irgendwie so eine ziemlich verkorkste, schon perverse Sexualität irgendwie, weil ich mir versuche, irgendwie einen Kick zu schaffen, ja? Weil du versuchst ja den Kick zu verschaffen. Ja, irgendwie schon. Was für eine perverse, in Anführungszeichen, Sexualität hast du denn? Also, sagen wir es mal so, ich war halt bis vor 8 Monaten in einer festen Beziehung. Wie lange? Ungefähr 1,5 Jahre lief die wirklich fest. Und da gab es auch regelmäßig Sex? Ja, es gab zwar Sex und es war auch eigentlich ganz okay und also kann mich eigentlich nicht beschweren, aber das war halt in Anführungsstrichen eher so ein Blümchensex, ja? Mhm. Und das war auch eigentlich ganz schön, aber ich habe mir auch nicht selber irgendwie einstehen können, dass ich eigentlich was anderes möchte. Ich habe mich auch nicht getraut, das irgendwie zu äußern oder so. Was willst du denn? Was möchtest du denn? Ja, also ich mag es halt zum Beispiel schon so ein bisschen härter und von mir aus auch irgendwie so perverser und Was heißt denn pervers? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie, ja. Doch, du hast irgendeine Fantasie hast du. Nein, Domian, ich weiß es nicht. Doch, also Richtung SM-Sex. Ja, schon so ein bisschen auf jeden Fall. Ich habe mich halt null getraut, das irgendwie so eine Initiative zu erfassen oder so. SM-Sex in Richtung, dass du die devote Rolle hast? Ja, schon. Ja, das heißt, du würdest gerne hart drangenommen werden. Im Alltag nicht, aber so im... Ist mir schon klar, ja. Das heißt, du würdest gerne hart drangenommen werden? Ja. Ja. Und dieses ist bisher noch nicht passiert, bei keinem Partner, auch nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise eventuell, aber dann nur, wenn das von mir irgendwie so ein bisschen eingeleitet wird. Mhm. Und dann war es, dann hat mich das schon wieder so ein bisschen abgeturnt, weil das halt dann wieder von mir so ein bisschen die Initiative gekommen ist. Und das möchte ich ja nicht. Ich verstehe, du brauchst einen Kerl, der dominant ist, der in dieser Richtung gestrickt ist und der sofort die Initiative ergreift. Irgendwie schon, ja. Mhm. Und ich habe sogar einen kennengelernt vor kurzem. Ja. Der schneidet das, glaube ich, gerade mit auch. Und hast du gesagt, dass du hier anrufst? Hä? Ja klar, ich habe schon ein paar Mal, wurde ich auch von euch zurückgerufen, aber irgendwie hat das nie geklappt. Auf jeden Fall habe ich einen kennengelernt, also bei dem das irgendwie, oh Gott, nachher fühlt er sich jetzt voll bestärkt, aber kann ja auch. Wo das irgendwie sehr schön war. Ja. Was hat er denn mit dir gemacht? Naja, so grob, wir wollen ja in die Details nicht wissen. Ja. Obwohl wir die Details natürlich gerne auch wissen würden wollen, aber leg mal los, ich bremse mal ab, wenn es dann zu krass wird. Also keine Ahnung, also das richtig Krasse, was ich richtig krass fand, war, obwohl das traue ich mich schon gar nicht zu sagen. Doch sag's, nicht so verschämt. Wir haben hier kann man über alles reden, hier haben wir über alles Mögliche schon gesprochen. Ja, also uns haut nichts um. Ja, euch nicht, aber vielleicht kennen mich ja Leute. Komm raus damit. Also zum Beispiel hat er mich, oh Gott, gefistet. Gefistet? Mhm. Oh, das ist natürlich schon heftig. Heftig, ne? Das hätte ich auch nie gedacht, dass das irgendwie so klappen würde. Also für eine Anfängerin ist das schon... Ist krass, ja. Anal oder vaginal? Nein, vaginal. Ja. Mhm. Ja, aber es war so, das war so ein krasses Erlebnis, aber es war irgendwie so schön. Übrigens, wird die dann dadurch ausgeleiert eigentlich, die Vagina, oder? Nee, glaube ich nicht. Nicht, ne? Nee. Ja, gut. Also, wenn du es nicht jeden Tag mehrere Stunden machst, glaube ich. Oh, wäre doch schön. Hast du denn dabei auch keinen Orgasmus bekommen? Nein. Hast du denn für dich alleine schon mal einen Orgasmus bekommen? Nein. Ach. Ich traue mich gar nicht, mich selber anzufassen. Warum nicht? Ich weiß es nicht, da habe ich irgendwie so eine Hemmschwelle. Ja, das ist natürlich schon mal absurd. Das ist wirklich eine völlig absurde Sache. Da lerne ich hier telefonisch eine junge Frau kennen, eine selbstbewusste junge Frau, die mir klar sagt, was sie eigentlich sexuell will und was sie für Sehnsüchte hat und traut sich nicht, sich selbst zu befriedigen. Hör mal. Nein, aber das geht auch, glaube ich, nicht. Klar habe ich mich da schon mal angefasst und so. Warum geht denn das nicht? Ich weiß es nicht. Irgendwie dann kommt nicht dazu. Mach es doch. Gleich, wenn wir unser Gespräch hier zu Ende haben, legst du los. Machst es dir schön muckelig zu Hause und stellst dir die härtesten Sachen vor. Ja, so macht man das. Ja, ich habe es schon mal probiert, aber das ist, ich weiß nicht. Sarah, alter Satz von mir. Wenn man sich selbst nicht richtig Spaß bereiten kann, kannst du auch mit anderen keinen Spaß haben. Ja, also meine Schwester meinte zum Beispiel, die haben mir auch, eine Zeit lang war das halt extrem, wo ich es wirklich versucht habe, so. Aber die haben mir gesagt, dass es so eine Blockade von mir ist, ehrlich. Dass ich mich nicht darauf einlassen kann. Ja. Meine Schwester hat mir zum Beispiel erzählt, oh Gott, jetzt Schwester, dann ziehe ich die jetzt auch noch mit rein. Aber auf jeden Fall zum Beispiel hat mir meine erzählt, dass sie sich an den Türrahmen hängt und dann so Spannung hält und dann schon zum Orgasmus zum Beispiel teilweise kommt, ja? Jeder macht's anders. Ja. Vorsicht, ich bitte, dass kein Unfall passiert, wenn sie sich an Da gibt's nur auch schon wieder. Nein, das ist natürlich mal jeder anders. Und ihr Frauen seid ja schon noch ein bisschen komplizierter als wir mit der Seite. Aber eben drum musst du dich ausprobieren. Du musst deinen Körper erstmal perfekt kennen. Also mit den Fingern meinst du? Oder sollte ich mir so ein Hilfsmittel machen? Ja, mir ist es egal, wie es für dich am geilsten ist. Wie es für dich am geilsten ist. Wenn du deinen Körper richtig kennst und weißt, wie er funktioniert, was meinst du, du gehst ab wie Schmidts Katze, wenn du mit einem Typ zusammen bist? Ja. Ja, ich müsste es probieren. Ich meine, ich habe es ja schon ein paar Mal probiert. Ich habe es auch phasenweise länger probiert. Aber jetzt habe ich schon seit irgendwie einem Jahr oder fast schon zwei nichts mehr probiert, weil ich die Hoffnung da aufgegeben habe. Oder ich müsste mich mal untersuchen lassen, ob das irgendwie Ja, ob das irgendwie, wie soll ich sagen, ob da irgendwas nicht richtig irgendwie gebaut ist oder so. Glaube ich weniger. Also die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering. Es ist irgendwie eine Blockade. Du hast doch bestimmt eine gute Freundin. Hm? Du hast doch bestimmt eine Busenfreundin. Ja, aber da brauche ich mit dem Thema nicht zu kommen. Die hat mit 26 jetzt gerade mal ihren ersten Freund bekommen. Ach so, hast du denn keine Freundin in deinem Umkreis, die so ein bisschen sexuell drauf ist und erfahren? Und doch. Mit denen, da kannst du einfach auch so unter Frauen ein bisschen über die Praktiken reden, wie man es am besten macht, dass du einfach mal ein paar handfeste Tipps kriegst, wie du es tust. Letztendlich musst du es ja selbst für dich ausprobieren. Ja, ich finde das immer so unfair, wenn die erzählen, dass sie irgendwie teilweise 3-4 Mal am Tag dann irgendwie einen Orgasmus haben und unser eins hier... Ja. Unser eins verdorrt da. Ja. Muss ich sich Fantasien irgendwie so ein Gebilde aufbauen? Damit aber du hast Fantasien, das ist schon mal wichtig, du hast Fantasien. Also Fantasie habe ich wirklich so, leider schon. Du weißt, was dich geil macht. Ne? Du ja, weißt, was sie schafft. Das kannst du leider nicht umsetzen. Nee, aber Moment, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Fantasie hast du, du weißt, was sie scharf macht. So, das ist schon mal eine gute Grundlage für die Fantasie eines fulminanten Orgasmus, um sich da reinzudenken. Mach es dir gedanklich genauso oder guck dir irgendwelche Sachen an, die dich scharf machen und leg erstmal los. So, das ist das eine. Und das andere ist, such dir wirklich Partner, offensichtlich hast du ja schon einen, der dich in deiner Art und Weise auch gut bedienen kann, der deinem sexuellen Muster entspricht. Mhm. Da hast du ja jetzt einen schon gefunden, offensichtlich. Ja, aber der wohnt so weit weg. Ja. Aber nächste Woche fahre ich ja wahrscheinlich hin. So. Nein. Wohnst du auf dem Land? Ich? Ja. Nein. Also der wohnt aber irgendwie im Norden und das sind irgendwie... Ich war gerade darauf hinaus, wenn du nicht gerade ganz weit auf dem Land wohnst, wirst du da auch Möglichkeiten haben, in deiner Umgebung Leute kennenzulernen, die so in ähnlicher Weise gestrickt sind wie du. Ja, geht doch ins aber Sinn, das geht muss ja auch irgendwie passen. So, klar. Ne? Also ich, sagen wir es mal so. Es soll passen, aber du musst nicht gleich den finden, mit dem du dann deine Rente verbringst. Ach, wieso denn nicht? Ah ja, da sind wir weit immer noch nicht. Du sollst erstmal die Sexualität muss ja erstmal aufgebrochen werden. Ich weiß, ich habe zwar früh angefangen, aber nie so auf mich gehört irgendwie. Das ist auch so ein bisschen immer so versucht. Du hast immer die Jungs die bedient. Ja, so ungefähr. Du hast wahrscheinlich auch den Jungs, du bist eine der bösen Frauen, die den Männern den Orgasmus vorgespielt haben. Wahrscheinlich indirekt schon teilweise, ist aber weil ich sowieso so ein verkorkstes Verhältnis habe, mich gar nicht so traue, was zu äußern. Mhm. Teilweise haben die mich dann auch gar nicht gefragt. Wahrscheinlich haben die es aber gedacht, dass es eh so... Ja, aber also, nach einer Beziehung habe ich das immer gesagt, dass ich halt keinen Orgasmus kriegen kann. Mhm. Aber es lag wirklich nicht an den Jungs. So, nee, das liegt, glaube ich, offensichtlich an der speziellen Vorstellung von Sexualität, die du hast. Und die Richtung weißt du schon. Die musst du nur weitergehen. Und du musst dich mit dir beschäftigen. Ja. Ja gut, dann mache ich das gleich mal. Muss wohl, ne? Schade, dass wir nicht so in einer halben Stunde noch mal miteinander telefonieren können. Nach dem Motto, wie war's denn? Und du mir völlig außer Atem sagst, Wahnsinn, endlich. Domian, Mann. Sarah, dich kriegen wir schon auch hin. Dich kriegen wir schon hin. Weil du nämlich du bist so neugierig. Und wenn du dich auf solche Sachen schon einlässt, was du mir gerade gesagt hast, ich will das böse Wort ja nicht nochmal gebrauchen, was du mit deinem neuen Kleid gemacht hast, ich meine, dann fehlt ja nicht mehr viel, dass du nur wirklich ganz den neuen abrutscht. Sachen... Nee, nicht abrutscht, das ist zu negativ. Scherz. Nein. Wenn das deine Art der Sexualität ist, warum denn nicht? Lieber Himmel, wie viele Leute machen das? Also, das ist ja nur völlig egal. Ja, so, liebe Sarah, dann viel Spaß, ne? Ja, okay. Wünsche ich. Alles Gute. Alles Gute für dich auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik Volker Thake, heute Nacht und morgen heißt unser Thema: Das Leben mit meiner Frau ist die Hölle. Ich möchte gerne mit Männern sprechen, die eine gewalttätige Frau haben oder hatten, eine herrschsüchtige, eine sehr eifersüchtige oder vielleicht auch eine, die sich sehr gehen lässt, die dreckig ist, sich nicht wäscht oder ich weiß nicht was. Entweder lebt ihr noch mit einer solchen Frau zusammen und habt absolut keinen Bock mehr, oder ihr hattet mal so eine Frau und erzählt uns ganz einfach, wie ihr aus der Geschichte rausgekommen seid. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer bekannten Nummer 0800 220 5050 oder während der Sendung oder natürlich auch mailen domian@wdr.de. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.